Erster Jahwe sprach zu Mose. Zweiter sage Aaron und seinen Söhnen, seid vorsichtig mit den heiligen Gaben. Die Israeliten geben sie mir. Entweiht meinen Namen nicht. Ich bin Jahwe. Dritter spricht zu ihnen, wenn jemand unrein ist und die heiligen Gaben berührt, muss er sterben. Das gilt für alle Zeiten. Ich bin Jahwe. Vierter, ein Nachkomme Aarons darf nicht essen, wenn er krank ist. Er darf auch nicht essen, wenn er eine Leiche berührt hat. Oder wenn er Samen verloren hat. Er muss erst rein sein. Fünfter, wer ein unreines Tier berührt, wird unrein. Wer einen unreinen Menschen berührt, wird auch unrein. Sechster, wer so etwas berührt, ist bis zum Abend unrein. Er darf nicht von den heiligen Gaben essen. Er muss vorher seinen Körper waschen. Siebter, wenn die Sonne untergeht, ist er wieder rein. Dann darf er von den heiligen Gaben essen. Das ist sein Essen. Achter, er darf kein totes Tier essen. Er darf kein von Tieren gerissenes Tier essen. Das macht ihn unrein. Ich bin Jahwe. Neunter, sie sollen meine Regeln befolgen. Sonst sündigen sie mit den heiligen Gaben. Dann müssen sie sterben. Ich bin Jahwe, der sie heilig macht. Zehnter, ein Fremder darf nichts Heiliges essen. Ein Gast oder Arbeiter eines Priesters darf auch nicht essen. Elfter, wenn ein Priester einen Sklaven kauft, darf dieser essen. Auch ein Sklave, der im Haus geboren ist, darf essen. Sie dürfen von seinem Essen essen. Zwölfter, eine Priestertochter, die einen Fremden heiratet, darf nicht essen. Sie darf nicht von den heiligen Gaben essen. Dreizehnter, eine Priestertochter, die Witwe ist, darf essen. Wenn ihr Mann sie verlässt und sie keine Kinder hat, darf sie essen. Sie kehrt zu ihrem Vater zurück. Kein Fremder darf davon essen. Vierzehnter, wenn jemand aus Versehen Heiliges isst, muss er zahlen. Er muss ein Fünftel mehr geben. Er gibt es dem Priester mit dem Heiligen. Fünfzehnter, die Priester sollen die heiligen Gaben nicht entweihen. Das sind Gaben der Israeliten für Jahwe. Sechzehnter, sonst laden sie Schuld auf sich. Sie essen die heiligen Gaben falsch. Ich bin Jahwe, der sie heilig macht. Siebzehnter, Jahwe sprach zu Mose. Achtzehnter, spricht zu Aaron, seinen Söhnen und Israeliten. Wenn jemand ein Opfer bringt, muss es gut sein. Das gilt für alle Israeliten und Fremden. Sie bringen es Jahwe als Brandopfer. 19. Ihr sollt ein fehlerfreies, männliches Tier opfern. Es kann ein Rind, ein Lamm oder eine Ziege sein. Dann gefällt es mir. 20. Bringt kein Tier mit Fehlern. Das gefällt mir nicht. 21. Wenn jemand ein Opfer bringt, muss es fehlerfrei sein. Es kann ein Rind oder ein Schaf sein. Es muss ohne Makel sein. Dann gefällt es mir. 22. Bringt kein blindes Tier. Bringt kein Tier mit gebrochenem Glied. Bringt kein Tier mit Wunden oder Krankheiten. Legt solche Tiere nicht auf den Altar für Jahwe. 23. Ein Rind oder Schaf mit langen oder kurzen Gliedern ist erlaubt. Das ist eine freiwillige Gabe. Aber es ist kein Gelübdeopfer. Das gefällt mir nicht als Gelübde. 24. Bringt kein Tier mit verletzten Hoden. Ihr dürft solche Tiere nicht opfern. Ihr sollt solche Tiere nicht verstümmeln. 25. Kauft solche Tiere nicht von Fremden. Bringt sie nicht als Opfer für euren Gott. Sie haben einen Fehler. Sie gefallen mir nicht. 26. Jahwe sprach zu Mose. 27. Wenn ein Tier geboren wird, bleibt es 7 Tage bei der Mutter. Ab dem 8. Tag ist es gut. Dann kann man es Jahwe opfern. 28. Schlachtet ein Rind oder Schaf nicht mit seinem Jungen. Macht das nicht am selben Tag. 29. Wenn ihr Jahwe ein Dankopfer bringt, macht es richtig. Dann gefällt es mir. 30. Es muss am selben Tag gegessen werden. Lasst nichts bis zum nächsten Morgen übrig. Ich bin Jahwe. 31. Haltet meine Gebote. Tut, was ich sage. Ich bin Jahwe.